Kundgabe 4011. Empfangen durch Bertha Dudde am 31.03.1947. Menschliche Zeitbestimmung des Endes. Auch Jünger Jesu unwissend. Verkürzen der Tage. Auch die menschliche Zeitbestimmung des Endes ist unzutreffend, so wie sie verstandesmäßig errechnet oder von Menschen unerweckten Geistes angegeben wird. So sie das Ende in Bälde ankündigen, kommen sie jedoch der Wahrheit näher. Sie können aber auch den Zeitpunkt des Endes noch weit hinausschieben. Und es wäre dies eine Irreführung, die nachteilige Folgen hat für die Seelen der Menschen. Denn wer das Ende nicht in Kürze erwartet, der wird auch niemals die Seelenarbeit ernstlich in Angriff nehmen. Und dies ist der Zweck solcher Ankündigungen, dass die Menschen sich zu wandeln bemühen und dies nur können, wenn sie ständig an sich arbeiten und sich das nahe Ende vor Augen halten. Darum weiset Gott unausgesetzt auf das Ende hin und lässt die Menschen aber stets im Ungewissen über den Zeitpunkt des Endes. Und selbst seine Diener, die gedanklich mit ihm in Verbindung stehen, werden nicht von dem genauen Zeitpunkt unterwiesen. Doch je fester sie im Glauben stehen, je mehr sie in der Liebe leben, werden sie auch wissen, dass sie selbst in der Endzeit stehen. Denn sie beachten die Erscheinungen, die Gott selbst durch seinen Sohn, Jesus Christus, als Zeichen des Endes den Erdenmenschen ankündigte. Auch der Mensch Jesus wusste nicht den Tag und die Stunde des Endes. Und seine Ankündigungen waren auch in allen Zeiten anzuwenden, so dass auch seine Jünger mit dem nahen Ende und der baldigen Wiederkunft Christi rechneten, die mit dem Ende verbunden war. Auch seine Jünger waren erweckten Geistes und konnten nicht Tag und Stunde bestimmen. Und so wird auch bis zum Ende von menschlicher Seite keine sichere Angabe gemacht werden können. Nur können die Zeichen der Zeit in Betracht gezogen und daraus auf das nahe Ende geschlossen werden, das einmal unwiderruflich kommen muss, weil sich das göttliche Wort erfüllen muss. Doch ernstlich Strebende werden sich auch ernstlich befassen mit den Gedanken des Endes der Welt, des Tages des Gerichtes und der Erfüllung aller Prophezeiungen, die darauf hinweisen. Und ihnen werden auch die Augen geöffnet, dass sie die Zeichen des Endes erkennen, und ihr Denken wird recht sein. Sie werden wissen, dass sie selbst in der Zeit leben, dass sie sich mit dem Gedanken vertraut machen müssen, um zu denen zu gehören, die eine Zeit unsäglicher Mühsal und Nöte durchleben müssen, weil diese dem Ende vorangehen. Doch auch ihnen hat Jesus eine trostreiche Versicherung gegeben, dass er die Tage verkürzen will, um der Auserwählten willen, auf dass sie selig werden. Und so also der Mensch glaubt, dass die Endzeit gekommen und jeden Tag das letzte Gericht zu erwarten ist, braucht er sich nicht zu bangen. Er wird die Kraft haben, alles zu ertragen, solange er Gott zustrebt und er zu den Seinen gehört. Doch auch nur dann wird er die Zeichen der Endzeit erkennen. Ansonsten er mit einem nahen Ende niemals rechnen wird, weil er nicht glaubt. Die Gläubigen aber wissen, welche Stunde geschlagen hat. Sie wissen, dass das Ende nahe bevorsteht, wie es Gott verkündet hat in Wort und Schrift. Amen.